Hochmoor, komplett Schublin, damit kann bestehen. In auszusehen, Verträge einzugehen, mit einer Plattenfirma, die viel Kohle hat. Vollen Krisenauftritt für ein Teenie-Publikum. Kolonial, alle gleich dumm, das ist doch ganz egal. Das ist so egal, so egal. Aber das ist besser so. Ja, das ist besser so. Musik, mach mal Geld und seh den Massen für Fett. Musik, mach mal Geld und seh den Massen für Fett. Musik, mach mal Geld und seh den Massen für Fett. Musik, mach mal Geld. Musik, mach mal Geld und seh den Massen für Fett.